Erster David sagt, hilf mir, Jahwe. Ich tue nichts Böses. Ich vertraue dir ganz fest. Zweiter prüfe mich, Jahwe. Sieh in mein Herz. Sieh meine Gedanken an. Dritter ich sehe deine Liebe. Ich lebe so, wie du es sagst. Vierter ich sitze nicht bei Menschen, die lügen. Ich gehe nicht zu falschen Menschen. Fünfter ich mag böse Menschen nicht. Ich bleibe nicht bei ihnen. Sechster ich mache meine Hände sauber. Ich gehe zu deinem Altar, Jahwe. Siebter ich sage laut Danke. Ich erzähle von deinen großen Taten. Achter Jahwe, ich liebe dein Haus. Dort bist du sehr groß. Neunter bestrafe mich nicht mit den bösen Menschen. Ich will nicht wie Mörder sterben. Zehnter diese Menschen tun böse Dinge. Sie nehmen Geld für böse Taten. Elfter aber ich will gut leben. Sei gut zu mir und hilf mir. Zwölfter ich stehe auf sicherem Boden. Ich lobe Jahwe vor allen Menschen,